Eine Obergrenze gibt es dabei nicht. Man muss also nachweisen, dass man in diesem Sinne bedürftig ist. Der Witz ist, laut Steuerexpertin Julia Jirmann, die Bedürftigkeit, die ich hierfür nachweisen muss, kann ich selbst herstellen. Reiche Menschen können sich also mit Hilfe hochbezahlter Beratungsfirmen quasi arm rechnen. Ein Trick ist zum Beispiel, Vermögen an ein minderjähriges Kind zu verschenken, das vor der Schenkung kein eigenes Privatvermögen besitzt, mit dem es Schenkungssteuer zahlen könnte. Damit ist es im Sinne des Gesetzes bedürftig und zahlt null Steuern. Oder Erben gründen eine neue Familienstiftung, die ebenfalls rechtlich kein Vermögen besitzt. Oder sie investieren ihr Privatvermögen kurz vor dem Stichtag praktischerweise in jenes Unternehmen, das sie geschenkt bekommen sollen. Auch dann sind sie auf dem Papier als Privatperson arm genug, um keine Erbschaftssteuer für die Übertragung zahlen zu müssen. Die Folgen dieser Regelung für die staatlichen Kassen sind gravierend. Allein im Jahr 2021 wurden 10 Superreichen damit Steuern in Höhe von mehr als 450 Millionen Euro erlassen. Einfach so. Rechtfertigen die Arbeitsplätze millionenschwere Steuergeschenke? Natürlich wird die Verschonungsregel nicht damit begründet, dass besonders reiche Menschen besonders billig davonkommen sollen, sondern offiziell geht es dabei um den Erhalt von Arbeitsplätzen. In unserem Interview mit Bundesfinanzminister Christian Lindner im Herbst 2022 sagte er uns, große private Vermögen seien oft in Betrieben gebunden und dort haben wir eine sogenannte Verschonungsregel. Lindner verweist darauf, dass diese Vergünstigung zum einen nicht seine Idee und zum anderen an Bedingungen geknüpft sei. Die Erben müssten nämlich den Betrieb und insbesondere die Arbeitsplätze erhalten, was anhand der gezahlten Lohnsumme ermittelt werde. Das klingt erstmal sinnvoll. Niemand kann wollen, dass ein Betrieb verkauft oder gar aufgelöst werden muss, nur um die Erbschaftssteuer zu bezahlen. Andererseits stellt sich die Frage, ob es zu diesem Zweck tatsächlich erforderlich ist, dass wir als Allgemeinheit den ErbInnen die eigentlich fällige Steuer komplett schenken. Ebenso denkbar wäre ja, dass man die Steuer beispielsweise über 10 oder 15 Jahre abstottert. Das kann sich jedes gesunde Unternehmen leisten. Und Unternehmen, die nicht gesund sind, müssen wir ganz sicher nicht mit Steuervorteilen am Leben halten. Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Sicherung der Arbeitsplätze nur der Vorwand für eine extrem großzügige Regelung ist, die für die Allgemeinheit viel nachteiliger ist, als es für den offiziellen Zweck erforderlich wäre. Erbschaftssteuer, die Last der kleinen Leute. Von den Steuerprivilegien bei Firmenerbschaften profitieren in Deutschland also keineswegs nur HandwerkerInnen und mittelständische Unternehmen, sondern vor allem die Reichsten der Reichen. Eigentlich läge der Erbschaftssteuersatz bei Erbschaften von über 20 Millionen Euro bei mindestens 27%. Weil Firmenvermögen aber so bevorzugt behandelt werden, wird die volle Steuer selten gezahlt. In ihrer Studie für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung stellte Julia Jirmann fest, dass Menschen, die zwischen 2009 und 2020 Erbschaften und Schenkungen von mehr als 20 Millionen erhielten, diese in 87% der Fälle komplett steuerfrei erhielten. Bekamen Menschen eine Schenkung von über 250 Millionen, zahlten sie sogar in 91% der Fälle darauf keine Steuer. In den eben schon genannten absoluten Zahlen wird die Unwucht noch deutlicher. Die 3.630 Personen, die mehr als 20 Millionen Euro erbten oder geschenkt bekamen, kassierten so insgesamt 260 Milliarden Euro steuerfrei. Pro Person war das im Schnitt also 71 Millionen Euro, ebenso steuerfreies wie leistungsloses Einkommen. Angestellte und Selbstständige hingegen, die für ihre Einkünfte hart arbeiten, müssen davon 30, 40 oder fast 50% abgeben.